Immer wieder appellierte Thomas Mann an seine deutschen Hörer, nicht tatenlos zuzusehen, wenn nationalsozialistisches Unrecht geschehe. Er forderte sie auf, Widerstand zu leisten, um das Regime zu beseitigen. Drastisch beschrieb er die Verbrechen und nicht weniger drastisch redete er seinen Hörern ins Gewissen, wie im November 1941. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr? Verwilderung und Elend greifen um sich. Skrupellos wird eure männliche Jugend bis herab zu den 18, den 16-Jährigen, dem Moloch des Krieges geopfert, zu Hunderttausenden, zu Millionen. Kein Haus in Deutschland, das nicht einen Gatten, Sohn oder Bruder zu beklagen hätte. Der Verfall beginnt. In Russland fehlt es an Ärzten, Pflegepersonal, Arzneimitteln. In deutschen Lazaretten und Krankenhäusern werden die schwer Verwundeten zusammen mit alten, gebrechlichen, geisteskranken durch Giftgas zu Tode gebracht. 2000 von 3000, so erzählte ein deutscher Arzt, in einer einzigen Anstalt. Das tut dasselbe Regime, das aufbrüllt, wenn Roosevelt es beschuldigt, es wolle Christentum und alle Religion vernichten. Und das vorgibt, einen Kreuzzug christlicher Gesittung gegen den Bolschewismus zu führen. Den Bolschewismus, von dem es selbst nur eine unvergleichlich gemeinere Abart ist. Einst sammelte ein Herder liebevoll die Volkslieder der Nationen. Das war Deutschland in seiner Güte und Größe. Heute weiß es nichts als Völker- und Massenmord, blödsinnige Vernichtung. 300.000 Serben sind nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land, von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr. Wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. Ja, Grauen vor diesem Tag ist am Platz. Und eure Führer nutzen es aus. Sie, die euch zu all diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch, nun habt ihr sie begangen. Nun seid ihr unauflöslich an uns gekettet. Nun müsst ihr durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt die Hölle über euch. Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über euch kamen. Zur Hölle mit ihnen und all ihren Spießgesellen. Dann kann euch immer noch Rettung, kann euch Freiheit und Friede werden.